Eine lange Wartezeit, doch kein Verstehen, dass sie jetzt alle unsere Namen schreit. Steh auf, dreh auf, mach laut, setz an, mach das Ex aus. Tu, was du denkst, du brauchst, denn wir tun es auch. Steh auf, dreh auf, mach laut, setz an, mach das Ex aus. Tu, was du denkst, du brauchst, denn wir tun es auch. Ihr habt schon viel erlebt, Jungs, aber nicht so eine Nacht, denn ich hab schon immer auf eure Diskurs gekackt. Ihr wisst es schon, ihr habt es nicht so gemacht. Ihr wollt KLS Feature, ich hätte an Cisco gedacht. Mr. DJ, bitte kein Replay. Ich kenn Eric B, also spiel dieses Lied. Let's go! Das ist Crunk Music, schau mich an. Oh shit! Schau dich an, wer will wissen, wie viel Schwanz du frisst. Wie viel Schwanz du kriegst, das ist krank. Zu sick! Ich ficken, schau, wir sind doch ohne Anzug schick oder dressed to kill. Das hier ist der Track zum Film. All in, ich setz den Rest auf mich. Vielleicht bin ich zu euch Punks auch zu hart. Ich kenn den Weg zu den Sternen, ihr den zum Pfandautomat. Und vielleicht ist euer Ganja zu hart. Zuck nur mit den Schultern und schau dankbar ins Glas. Was? Steh auf, dreh auf, mach laut, setz an, mach das Ex aus. Tu, was du denkst, du brauchst, denn wir tun es auch. Steh auf, dreh auf, mach laut, setz an, mach das Ex aus. Tu, was du denkst, du brauchst, denn wir tun es auch.